SWR 2 Hörspielstudio. Wir bringen heute den dritten und letzten Teil der Hörspielfassung von Robert Musils Roman Die Verwirrungen des Zöglings Törleß. Robert Musil, geboren 1880 bei Klagenfurt, gestorben 1942 in Genf, arbeitete nach seiner Promotion über den Philosophen Ernst Mach ab 1908 als Prosaautor, Dramatiker, Essayist und Theaterkritiker. Er lebte zwischen Berlin und Wien, verlor sein Erbe durch die Währungskrise 1923 und musste nach dem Anschluss Österreichs 1938 ins Schweizer Exil gehen. Sein unvollendet gebliebener Roman »Der Mann ohne Eigenschaften« gilt als eines der Meisterwerke der literarischen Moderne. Sein Romandebüt legt Robert Musil 1906 mit »Die Verwirrungen des Zöglings Törleß« vor. Es macht ihn mit 26 Jahren sofort bekannt. Vordergründig erzählt Musil eine jugendliche Entwicklungsgeschichte im Kontext autoritär-militärischer Erziehung in der Donaumonarchie, die angesichts des sozialen Wandels, der modernen Wissenschaften nach Einstein oder der Psychoanalyse von Freud längst ihre Legitimation verloren hatte. Hermann Hesses Roman Unterm Rad, ebenfalls 1906 erschienen, ist in diesem Zusammenhang als eindrucksvolle Variante aus dem Schwarzwald anzusehen, die von den Leiden eines jungen, hochbegabten Knaben unter autoritären Erziehungsstrukturen erzählt. Bei Musil jedoch, und insoweit ist sein Text radikaler und unbarmherziger, geht es um die moralfreie und funktionale Darstellung der Mechanismen von sexuellen Grenzerfahrungen. Junge Männer suchen sie auf, um ihre eigene Individualität zu begründen oder daran zu scheitern. Und das Militärinternat ist die perfekte Brutstelle, die diese Grundkonstellation ermöglicht. Bevor das Hörspiel beginnt, eine kurze Zusammenfassung der vergangenen zwei Teile. Die Handlung spielt um das Jahr 1900, irgendwo in der Provinz der österreichisch-ungarischen K&K-Monarchie. In einem Militärinternat zur Aufzucht künftiger Eliten gerät der Zögling Törleß in einen Zustand der Verwirrung, die seinen künstlerischen wie analytisch-intellektuellen Charakter zum Erwachen bringt. Der Mitzögling Bassini aus vermögendem Hause bestiehlt seine Mitschüler, um seine Schulden durch Prasserei und Hurenbesuche zu begleichen. Er wird von Törleß' älteren Schulfreunden Reiting und Beineberg entlarvt. Sie laden Törleß dazu ein, gemeinsam Bassinis Tat nicht der Schulleitung anzuzeigen, wenn er ihnen fortan in ihrem Dachboden versteckt zu wählen ist. An ihm, der die Opferrolle mit einem gewissen Vergnügen anzunehmen scheint, erproben sie ihre Vorstellungen von sexueller Macht und Hörigkeit. Törleß beobachtet anfänglich aus distanziert interessierter Perspektive gleich einem Ingenieur die Experimente an Bassini und erliegt diesen ambivalenten Faszinosum. Dann beschließt er, Bassini alleine auf den Dachboden zu bestellen, ohne dass die beiden Mitschüler Breiting und Beineberg davon wissen. Eine Inquisition beginnt, denn Törleß will Bassinis Geheimnis lüften, warum dieser in die Erniedrigungen einwilligt. Dabei gerät Törleß selbst in den Rausch, Macht über einen Menschen zu gewinnen. Der dritte Teil des Hörspiels beginnt direkt in dieser Szene, als sie zu eskalieren droht. Die Verwirrungen des Zöglings Törleß. Hörspiel in drei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Robert Musil. Teil 3. So, pass auf. Ich werde dir jetzt befehlen, dich wieder auszukleiden. Dich platt da vor mir auf die Erde zu legen. Lach nicht. Ich befehle es dir wirklich. Hörst du? Bassini lächelte. So. Siehst du? Jetzt liegst du nackt vor mir auf der Erde. Ich könnte jetzt auf deinen nackten Leib speien, wenn ich wollte. Drücke nur den Kopf fest auf die Erde. Sieht der Staub am Boden nicht merkwürdig aus? Wie eine Landschaft voll Wolken und Felsblöcken so groß wie Häuser? Ich könnte dich mit Nadeln stechen. Aber ich will nicht. Ich könnte dich bellen lassen. Ich könnte dich Bewegungen machen lassen, du weißt schon. Und du müsstest dazu seufzen. Oh, meine liebe Mutter. Aber ich will nicht. Will nicht. Verstehst du? Du quälst mich. Ja. Ich quäle dich. Aber nicht darum ist es mir.